Haben Sie es gemerkt? Einige der Ausdrücke im gerade gehörten Dialog klingen nicht so, wie Sie sie wahrscheinlich im Deutschunterricht gelernt haben. Das liegt daran, dass in der gesprochenen Sprache oft der Dativ statt des Genitivs benutzt wird. Statt, wegen und trotz sind Präpositionen, die eigentlich mit Genitiv stehen, aber immer öfter mit Dativ benutzt werden, vor allem in der gesprochenen Sprache. Zum Beispiel: Wegen eines Unfalls. Wegen einem Unfall. Trotz des Staus. Trotz dem Stau. Oft wird in der Alltagssprache auch die Präposition von ergänzt. Von steht mit dem Dativ. Hören Sie ein Beispiel. Wir sitzen oberhalb des Mittelgangs. Wir sitzen oberhalb vom Mittelgang.